corrupt and immoral. Ihr hört natürlich den Sunday Service. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Eben gerade gab es einen Track von Landlines, einem Trio aus Denver, die gerade eben vor kurzem ihr Debütalbum selbst betitelt veröffentlicht haben. Zwei Celli, Kontrabass, etwas Percussion sind darauf zu hören. Die Musik sehr betörend und sehr schön gemacht. Track gerade eben hieß Boards and Walls. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von Rafferty. Ich habe dann was aus Frankreich dabei mit Les Cop. Außerdem gibt es was Neues von den Woogrides und von Moderat und noch so einiges mehr. Also bleibt dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht's mit The Child of Love. Sein Track Give It to the People hier im Remix von Rudy Zygadio. Give it to the people. Das war The Child of Love im Remix von Rudy Zygadio. Klingt fast besser als das Original, muss man hier an dieser Stelle wirklich mal sagen. David Lynch kennt ihr sicherlich alle als Regisseur und Filmemacher von so großartigen Filmen wie Blue Velvet, Twin Peaks, Mulholland Drive oder auch Lost Highway und noch diversen anderen, die er gedreht hat. Wild at Heart fällt mir gerade noch ein. David Lynch ist aber auch Musiker und Komponist und hat gerade eine neue Platte veröffentlicht. The Big Dream heißt diese und bei dem Track, der jetzt zu hören ist, Star Dream Girl, klingt das ein bisschen wie Mark E. Smith von The Fall. Crank up that radio. Let me tell y'all a story. Mm-hmm. like never before. Her being the one they can't wait to see. Hier mit einem ziemlich modernen Blues Star Dream Girl. Der Track hätte sicherlich auch Mark E. Smith von The Fall gut zu Leibe gestanden. Vielleicht könnten die beiden ja mal im Duett singen. Ich glaube, das würde ganz spannend klingen und sicherlich irgendwie auch passen von der musikalischen Ausrichtung her. Der Track gerade eben vom Album The Big Dream, David Lynch, der Filmregisseur, kann auch noch mehr als nur Filme drehen. The Magnetic North sind eine Band aus dem Vereinigten Königreich, wo diverse Leute mitspielen, die man aus anderen Bandzusammenhängen kennt. Zum Beispiel Alan Cooper von Alan and the Carnival, Simon Tong von, wo hat er noch mitgemacht, auch bei Alan and the Carnival und noch bei anderen Bands, nämlich bei den Verve, glaube ich, war es dabei. Genau. Die haben eine Platte rausgebracht im letzten Jahr, Orkney the Symphony of the Magnetic North, und da auch ein Remix draus, und zwar der Track Bay of Scale hier im Kid Harpoon Remix. Coming in like an arrow, coming up over the sea, it's all there. Shutting up for the season, taking it back to nothing, it's all there. Thank you. auch The Magnetic North spielt, steht dieses Remix-Kleidchen ganz gut. Ihr Track Bay of Scale, Remix von Kid Harpoon und The Magnetic North, wie gesagt, ein Nebenprojekt von Earl and the Carnival, einer Band aus Süd-London. Der Track vom Album Orkney, Symphony of the Magnetic North, eine Platte, die letztes Jahr rauskommt, die jetzt nochmal mit Bonus-Tracks und Remixen wieder veröffentlicht wird, warum auch immer. Eigentlich war die Ausgabe im letzten Jahr doch schon ausreichend genug. Maya Hawthorne, unser Soulboy aus L.A., hat eine neue Platte veröffentlicht. Where Does the Door Go? Davon hören wir den Track Wineglass Woman. Wineglass Woman, ein Track von Maya Hawthorne von seinem dritten Album Where Does This Door Go? Da den Retro-Soul so ein bisschen Retro-Soul bleiben lassen und sich ein bisschen weiterentwickelt Richtung großen Pop und auch R&B viel mit dabei. Bei diesem Album hier und ja, die alten Fans mögen vielleicht ein bisschen verstört sein. Neue wird da sicherlich viele dazu gewinnen. Maya Hawthorne, dieses Album hier auch übrigens letzte Woche Album der Woche beim Sunday Service gewesen. Jib Deceiver sind zwei Musiker, die mal, immer noch oder vielleicht auch schon nicht mehr, ich weiß es nicht genau, bei der amerikanischen Band of Montreal mitgespielt haben und aber noch mitspielen. Auf jeden Fall haben sie als Gyp Deceiver jetzt ein eigenes Projekt am Start. Da wird es im Herbst das Debütalbum geben. Hier schon mal vorweg ein sehr schöner Track davon, Get Strict von Gyp Deceiver. Das war der Track Get Strict von Gyp Deceiver. Das dürften sein Davy Pierce und Nicholas Dobratz, die immer noch auch bei Off Montreal mitspielen, bei der Band von Kevin Barnes aus den USA. Und hier das Nebenprojekt Gyp Deceiver. Der Song hätte auf jeden Fall auch Off Montreal gut zu Gesicht gestanden. Indie-Pop mit elektronischen Einflüssen, ganz wie man es kennt, von der Hauptband, von den beiden Mitstreitern hier. Ja, den Sunday Service, Hallison Bazaar sind eine Band aus Kopenhagen, deren Mitglieder aber aus eigentlich halb Europa stammen, sowie auch aus Australien. Die haben vor kurzem eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Space Junk, oder vielleicht kommt die auch gerade erst raus, ich habe es nicht genau im Blick. Auf jeden Fall davon der wunderschöne Psych-Rock-Song Wondering Why. Tuck you in, why'd you look so scared? try to run, but you don't get far. You're gonna live for a century, dreaming in the dark. Everyone loves Sleeping Beauty. On the stage or on the screen. So you take it like a man, do what you can while you can. Try not to scream. Sunday Service und Afy O'Donovan gerade eben hier am Start mit ihrem Track Briar Rose. Afy O'Donovan hat hat die letzten 10 Jahre Musik gemacht in einer, wie soll man sagen, Kammer-Pop-Band vielleicht. Crooked Still heißen diese und mit diversen anderen Bands zusammengespielt als Gastmusikerin. Jetzt hat sie als Singer-Songwriterin ihr Debütalbum vorgelegt. Fossils heißt dieses. Sehr ruhige Musik, manchmal ein Tick zu ruhig vielleicht, aber auf jeden Fall genau das Richtige für ein Glas Wein vielleicht und die Füße hochlegen. Norman Blake ist bekannt als einer der Singer-Songwriter von Teenage Fan Club aus Glasgow. Ihn hat es verschlagen nach nach Toronto in Ontario, also Kanada. Und dort hat er Joey Pernice kennengelernt, der bekannt ist von den Pernice Brothers und diversen anderen Bands, Scott Mountain Boys zum Beispiel. Ja, und die beiden machen jetzt zusammen Musik. Joey Pernice und Norman Blake nennen sich The New Mandicants und bringen gerade eine EP heraus, die heißt Australia 2013. Ich weiß nicht, ob sie dort gerade irgendwie auf Tour waren und dafür das Ganze aufgenommen haben. Auf jeden Fall wundervolle Musik. Hier kommt der Track This Time. I will believe you if you say it's true. Girl, you know I need you more than any word spoken. I've seen you before turn and walk away. You say you won't come back, it's just a game anyway. And we are hoping. Yes, and we're praying. This time will be the last time that we will fight like this. This time will be the last time that we will fight like this. Wanted things we cannot find. You know that we are always wasting time. And we are hoping. Yes, and we're praying. This time will be the last time that we will fight like this. This time will be the last time that we will fight like this. You know I can't forget, we have fought before. I've seen inside your heart and I know us and we're praying. This time will be the last time that we will fight like this. This time will be the last time that we will fight like this. This time will be the last time. This Time, das waren The New Mendicants und der Track könnte euch vielleicht bekannt vorgekommen sein. Das Original stammt nämlich von In Excess, der Band aus Australien, die hat diesen Song damals geschrieben und hier das Ganze gecovert von The New Mendicants. Norman Blake und Joey Pernis machen zusammen Musik. Der Track von der ihrer Australia 2013 EP, darauf gibt es noch andere Songs, Coverversionen, teilweise von den Pernis Brothers, teilweise auch von Teenage Fanclub, teilweise auch neue eigene Songs und da die wirklich ziemlich gut sind, noch einer hinterher. I Don't Want Control of You, kennt ihr alle von der Norman Blake Band. Teenage Fanclub hier war als Version von den New Mendicants. Original von Teenage Fanclub kommt diese Version von I Don't Want Control of You auf jeden Fall natürlich nicht dran. Trotzdem, auf jeden Fall kann man das machen, wenn Norman Blake, der diesen Track ja auch geschrieben hat, hier als Mitglied von den New Mendicants zusammen mit Joey Pernis diesen Song nochmal akustisch zum Besten gibt. Also auf jeden Fall eine schöne Version und mehr davon, 6 Tracks an der Zahl, gibt es zu hören auf der Australia 2013 EP, bevor dann demnächst irgendwann auch das Debütalbum von den New Mendicants erscheinen wird. Tramps sind auch ein Trio, wieso auch? Ein Trio aus jeden Fall aus England, aus der West Sussex irgendwie kommen die und haben auf Fat Cat jetzt ein EP veröffentlicht, die feinsten Schrammelpop darbietet. Letters EP heißt das Ganze, hier kommt der Track Low. Tramps, die Band übrigens mit zwei A's im Namen geschrieben, mit dem Track Low von ihrer Letters EP. Ein Album ist noch nicht angekündigt, aber ich schätze mal, da werden Fat Cat Records nicht mehr lange mit auf sich warten lassen, bis sie dort dann auch ein bisschen nachlegen. Mr. Valère sind eine Band aus Kanada, Sandkastenfreunde, die schon seit einigen Zeiten zusammen Musik machen. 2005 ging es los mit dem Debütalbum, inzwischen ist mit Bellevue das vierte Album an Start und hier kommen Mr. Valère mit Mountains of Illusion. Step into my everything. Never should let you take over my world. war der Mountains of Illusion, ein Track von Mr. Valère aus Kanada. Und an den Vocals, die funky Stimme, gehörte natürlich keinem geringeren als Jamie Liddell. Kann man auch aus vielen anderen Sängern ziemlich eindeutig raushören. Jamie Liddell mit seiner unverkennbaren Stimme. Talisco kommt aus Bordeaux, wohnt inzwischen in Paris, macht aber keinen typischen, ich sag mal, französischen Pop mit Elektro-Einschlag, sondern eher Singer-Songwriter-artige Musik, die an Leuten wie Nick Drake oder auch an Jeff Buckley erinnert. Hier kommt Talisco mit dem Track Your Wish. Das Ganze auch wieder von einer EP, die da heißt My Home. Yeah. Das war Talisco mit seinem Track Your Wish, einer von vier Tracks von seiner My Home EP. Ihr hört den Sunday Service, letzter Track in der ersten Stunde, kommt von Thomas Dinger. Thomas Dinger ist der kleine Bruder von Klaus Dinger. Beide haben in der legendären Krautrock-Band La Düsseldorf gespielt in den 80er Jahren. Als es dort zu den Aufnahmen zum zweiten Album Viva zu Streitereien kam zwischen Thomas Dinger und seinem dominanten, größeren, älteren Bruder, ist Thomas Dinger kurz zu sich ausgestiegen und dann reichte ihm die Idee, ein Soloalbum aufzunehmen. Musik nur für ihn selbst, deshalb auch für mich. Der Titel, das einzige Soloalbum, was ihr aufgenommen hat, erschien 82, also vor über 30 Jahren. Inzwischen ist Thomas Dinger auch schon verstorben. Davon die Platte erscheint jetzt als Reissue, davon der Track Ballgeflüster. Thank you.